O, die ihr glaubt, seid nicht wie diejenigen, die ungläubig sind und von ihren Brüdern, wenn sie im Lande umhergereist sind oder sich auf einem Kriegszug befunden haben, sagen, wenn sie bei uns geblieben wären, wären sie nicht gestorben und nicht getötet worden, damit Allah dies zu einer gramvollen Reue in ihren Herzen mache. Allah macht lebendig und lässt sterben. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Und wenn ihr auf Allahs Weg getötet werdet oder sterbt, so sind Vergebung von Allah und Erbarmen fürwahr besser als all das, was sie zusammentragen. Ja, was sie zusammentragen, Leben zusammentragen und dabei denken, wir sind ja so erfolgreich, weil wir so viel angesammelt haben und der Gefahr aus dem Weg gegangen sind. Nein, bei Allah sind die, die ihr Leben für eine gute Sache gegeben haben und eingestanden haben, die sind wahrlich erfolgreicher. Ja, bei den Munafiqin, bei den Heuchlern, war das Leben geben für Allah und überhaupt jede Art von Opfern für Allah, war das war der Weg der Sufaha. Ja, der Safih ist derjenige, der verstandlos ist, ohne Vernunft ist. Weil sie selber ja Sufaha waren, deswegen bezeichneten sie andere als töricht und als vernunftlos. Nein, diejenigen, die heute auf dem Feld umgekommen sind, wahrlich ewig bleiben, diejenigen, die heute nicht auf dem Feld umgekommen sind, ewig werden auch diese nicht hier bleiben. Gehen muss ja eh jeder Mensch. Kein Mensch wird dem Tod aus dem Weg gehen können. Und wenn ihr sterbt oder getötet werdet, so werdet ihr fürwahr zu Allah versammelt werden. Ja, und das ist das Ergebnis und das letztendliche Zurückkehren zu Allah für jedweden Menschen. Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen. Wärst du aber schroff und hartherzig, so würden sie wahrlich rings um dich auseinandergelaufen. So verzeihe ihnen. Bitte für sie um Vergebung und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate. Und wenn du dich entschlossen hast, dann verlasse dich auf Allah. Gewiss, Allah liebt die sich auf ihn Verlassenden. Ja, hier werden die Eigenschaften eines guten Führers oder Anführers beschrieben. Ja, er verzeiht, er geht mild und barmherzig mit seinen Folgern um. Er lässt nichts in seinem Herzen zurück an Vorwurf oder Tadel. Ja, bei dieser Gelegenheit verzieh der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seinen Gefährten, ja, diese Gelegenheit von Uhud, wo sie eine Art Ungehorsam gezeigt hatten, und er liebte sie genauso, wie er sie zuvor geliebt hatte. Denn diese Milde, die bringt Gutes hervor, wie Härte sie niemals hervorbringen kann. Ja, und das heißt, fa'afu anhum, also vergib ihnen ganz und gar. Bitte verzeih ihnen. Ja, manchmal ist es so, wir verzeihen zwar, wir sagen zwar, wir haben verziehen, aber so ganz ist die Sache trotzdem nicht ganz weg. Und irgendwo schaffen wir es doch nicht, es ganz zu ignorieren. Irgendwo zeigen wir es dann doch mal durch einen Kommentar hier und einen Kommentar da, durch eine Stichelei hier und eine Stichelei da. Ja, damals hast du ja auch das gemacht und ja, jetzt, ich weiß, wer du bist. Ja, oder ich kenne dich ganz genau, ich kenne deine Fehler. Nein. Fa'afu anhum, vergib ihnen, lass es gehen. Ja, und das ist auch Taqwa, das ist auch Gottes Bewusstsein und Streben nach seiner Zufriedenheit, dass wir auch darauf achten, warum wir, wo wir, mit wem wir gerade reden und wie wir, auf welche Art und Weise wir ein Gespräch führen. Sticheln wir, verletzen wir den anderen, denn auch dies gehört zum guten Charakter. Und der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, und ein vorbildlicher Führer oder eine Leitperson, wie soll sie noch einen Schritt weitergehen, nicht nur vergeben und verzeihen, sondern bitte noch für sie um Vergebung. Wenn jemand einen Fehler getan hat, dann wohin sollen denn diese Menschen jetzt gehen? Es sind ja nun mal Menschen. Und Menschen machen nun mal Fehler. Ja, okay, obwohl sie nicht auf dich gehört haben und der Prophet sallallahu alaihi wasallam persönlich, also natürlich die Schlacht als solches, aber darüber hinaus der Gesandte sallallahu alaihi wasallam persönlich auch durch diesen Ungehorsam Schaden erlitten hatte, trotzdem soll genau er für diese Menschen um Vergebung bitten. Ja, weil Menschlichkeit, Schwäche, das gehört nun mal alles zusammen und wenn diese, die Fehler machen, nicht die Milde finden, dann wohin sollen diese Menschen gehen? Und noch einen Schritt, ja, weil bevor ich das nächste erwähne, ein Führer ist ja auch meistens oder dann am meisten erzürnt, wenn ihm die Gefolgschaft sich widersetzt. Denn ein Wa'atasimu bihablillahi, haltet allesamt fest an Allahs Seil, ist ja dann nicht möglich, solange diese Gehorsam nicht da ist. Nichtsdestotrotz, um den Gehorsam wiederherzustellen, muss auch diese Vergebung oder diese milde Dasein, wie es da auch heißt, wärest du hartherzig, schroff gewesen, wären sie alle von dir weggelaufen. Ja, solange dieser Charakter nicht da ist, dann werden alle nacheinander sich abkehren. Ja, weil die Vergebung, die Menschlichkeit, ist nun mal so, dass auch Schwächen und Fehler, das alles passiert nun mal auch und es muss trotzdem wieder weitergehen. Und über dem Vergeben, über dem sogar Vergebung bitten für die anderen, darüber hinaus und ziehe sie wieder zu Rate. Ja, obwohl ja eigentlich wegen deren Rat, die Mehrheit hatte ja gesagt, lass uns aus der Stadt rausgehen und vor der Stadt die Schlacht ausstehen, wegen genau diesem Rat, könnte man jetzt so sagen, waren ja diese Probleme entstanden. Trotzdem, es wird nicht gesagt, nee, die fragt nie die wieder um Rat. Von denen darfst du auf keinen Fall wieder einen Rat annehmen. Ja, es wird kein Stempel abgegeben, dass nee, du hast ja schon mal einen falschen Ratschlag gegeben. Nein, sondern wenn nächstes Mal etwas ist, das sind Menschen, Menschen liegen mal richtig, mal liegen sie falsch, mal liegen sie in der Mitte, mal ist, ja, die Umstände sind sehr verschieden, ziehe sie, genau dieselben Menschen, wieder zu Rate. Und wenn dann ein Entschluss gefasst ist, ja, wenn dann nach Beratung und nach Abwägung ein Entschluss gefasst ist, ja, weil nämlich als der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, der ja eigentlich geraten hatte, in Medina zu bleiben, und viele der Sahaba aber sagten, nein, außerhalb Medina, dann legte der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, seine Rüstung an. Und die Gefährten merkten dann, dass das ja eigentlich nicht seine Meinung gewesen war. Ja, und fanden das, bereuten das dann ein bisschen oder tat ihnen ein bisschen leid. Und dann sagten sie doch noch, wenn du willst, ja Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, dann bleiben wir hier drin, in der Stadt. Doch er sagte dann, dass nein, es geziemt nicht einem Propheten, das ist in Sahih al-Bukhari, könnt ihr im Detail auch nachlesen, es geziemt nicht einem Propheten Allahs, dass wenn er die Rüstung angelegt hat, dass er sie dann wieder ablegt. Also jetzt haben wir uns entschlossen. Und wenn ein Entschluss einmal gefasst ist, dann auch wenn mal hier und da abgewegt worden ist oder auch wenn dann Probleme vielleicht zeitlich gesehen entstehen, aber dann soll man auch bei dem Entschluss stehen. Ja? Und dann soll man die Schwere auch vielleicht ertragen. Denn was wäre es denn sonst für eine Führerrolle, wenn mal nach denen geht und dann mal nach denen geht und ständiges Hin- und Herschwanken da wäre und keine Festigkeit sich einstellen würde. Ja, und so geht es auch nicht. Deswegen, wenn du einmal entschlossen hast, fatawakkal ala Allah, dann vertrau auch auf Allah, denn wahrlich Allah liebt die auf ihn Vertrauenden. Wenn Allah euch zum Sieg verhilft, so kann euch keiner besiegen. Doch wenn er euch im Stich lässt, wer ist es denn, der euch dann nach ihm noch helfen könnte? Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Ja, ihr seht, auch dieses Verlassen, Vertrauen, Tawakkul wird jetzt auch immer wieder erwähnt werden. Es steht keinem Propheten zu, etwas zu veruntreuen. Und wer etwas veruntreut, wird das, was er veruntreut hat, am Tag der Auferstehung bringen. Dann wird jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat. Und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Ja, manchmal entstehen Anschuldigungen auch auf diesem Weg im Leben, gibt Situationen, dann kommen manchmal solche Anschuldigungen auf einen oder auf jemanden, die gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Ja, ist alles Mögliche, das Leben hat alles zu bieten. Selbst auf einen Menschen, der sogar unter seinen Feinden als vertrauenswürdig, als Al-Amin bekannt war. Ja, bei der Schlacht von Uhud ist es nämlich passiert, dass nachher dann als die Beute gezählt wurde, ja, das ist, da gehen wir noch drauf ein, in Surat al-Anfal wird das noch kommen, der Umgang mit der Beute, dann fehlte eine Art Tuch oder Überwurf. Ja, kennt ihr, wie die Art der Araber, wie ein großer Schal, ja, so eine Art, hat die Funktion eigentlich von wie einem Mantel, wie wir einen Mantel tragen. So ein Tuch oder Überwurf war nicht zu finden. Und dann sagte einer, ja, so wie wir auch manchmal einfach drauf losreden, ohne zu überlegen, was heißt deine Aussage eigentlich? Dann sagte halt einer, ja, vielleicht hat der Gesandte, sallallahu alaihi wasallam, die genommen. Und das darf man eigentlich, die Beute wird eigentlich an einem Ort gesammelt und keiner hat das Recht, das vor der Aufteilung einfach anzunehmen. Ja, und wie manche Leute auch denken, dass ja, für den Führer ist ja eh alles erlaubt und der muss sich an keine Regeln halten und der kann alles nehmen. Und hier wird gesagt, nein. Ein Prophet Allahs wird nicht veruntreuen. Noch nicht mal in so einer banalen Kleinigkeit wie ein Überwurf oder ein Tuch. Ja, nach so viel Opfern für Allah wird er ein Tuch mit nach Hause nehmen? Ja, der Prophet sallam ist fernweit davon und losgelöst von solch einer niedrigen Tat. Ist denn jemand, der Allahs Wohlgefallen folgt, wie einer, der sich Allahs Missfallen zuzieht und dessen Zufluchtsort die Hölle ist? Ein schlimmer Ausgang. Ja, das Tuch wurde übrigens später dann auch gefunden. Und hier wird gesagt, dass wessen oberste Priorität Allahs Zufriedenheit ist, er wird nicht so handeln wie der, dessen, dem die Zufriedenheit Allahs unwichtig oder für den die keine Priorität darstellt. Sie nehmen unterschiedliche Rangstufen bei Allah ein und Allah sieht wohl, was sie tun. Ja, und ihr seht auch diese Anschuldigungen, dann dieser Rückschlag bei Uhud, alles, was da passiert ist. Und trotzdem, wenn wir nochmal auf diese Ayah zurückkommen, durch das Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen, 159. Ja, also nochmal die Qualitäten eines Anführers. Und der Prophet ﷺ ist für uns alle Vorbild in seinen Eigenschaften. Also Qualitäten von einem jeden Gläubigen, wenn ihr so möchtet, dass sei mild zu ihnen. Du bist mild zu ihnen gewesen. Milde, Güte, verzeihen, vergeben, für sie um Vergebung bitten, sich beraten mit anderen, ja, die auch ernst nehmen, deren Ratschläge auch ernst nehmen, irgendwo auch einen Respekt an die anderen Menschen und ihre Ratschläge geben. Und das auf Allah vertrauen und sich auf ihn verlassen. Ja, das sind alles Eigenschaften, die wir uns aneignen möchten. Ayah 164. Allah hat den Gläubigen wirklich eine Wohltat erwiesen. Nämlich eine welche Wohltat? لقد من الله على المؤمنين. Welche Wohltat? إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Als er unter ihnen einen Gesandten von ihnen selbst geschickt hat, aus ihrer Mitte, der ihnen seine Zeichen verliest und sie läutert, reinigt heißt das, und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie sich zuvor wahrlich in deutlichem Irrtum befanden. Ja, und das ist die größte Gnade, die Allah jemanden erweisen kann. Allah sagt, Allah hat hier den Gläubigen eine Wohltat erwiesen, denn wir alle, bevor Allah uns erwiesen und uns eine Gnade erwiesen hat, indem er uns das Wissen über den Koran und seinen Gesandten sallallahu alaihi wasallam geschenkt und uns damit geehrt und damit uns ausgezeichnet hat, uns alle, davor waren wir auch wahrlich in einem deutlichen Irrtum. Ist es nicht so, dass als euch ein Unglück traf, obwohl ihr den Feind mit einem zweimal so großen getroffen hattet, ihr sagtet, woher kommt das? Sag, es kommt von euch selbst. Gewiss, Allah hat zu allem die Macht. Weil die Muslime sich gar nicht vorstellen konnten, dass sie mit dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, in der Schlacht, auf dem Feld, und dann kommt eine Niederlage? Ja, stellt euch vor, ihr seid auf einer solchen Arbeit unterwegs, einer ehrenhaften Mission, und manchmal hat man nur den Koran dabei, astaghfirullah nur, aber man hat den Koran bei sich und dann denkt man schon, mir kann ja nichts passieren. Ja, und Shaitan kommt direkt mit Waswasa, wenn dann was passiert, das siehst du, es hat nichts genützt, du sollst nicht so viel darauf vertrauen. Und hier wird gesagt, nein, das sind alles Dinge, die zum Leben gehören. Fehler liegt in uns. Und letztendlich ist alles eine Prüfung. Allah prüft. Und Allah erinnert hier auch, dass bei Badr habt ihr den Feinden zweifach so großen Schaden zugefügt. Habt ihr das vergessen? Wenn jetzt eine Niederlage oder ein Rückschlag passiert ist, ist wieder auf Uhud angesprochen, dann warum ist dies jetzt nun passiert? Es kommt von euch selbst. Und ihr merkt schon, wie immer wieder der Blick auf uns selber gerichtet wird. Immer wieder. Ihr schaut auf eure Sünden, schaut auch auf eure Fehler. Beschuldigt nicht die Umstände, beschuldigt nicht immer die anderen. Ja, ihr euch selbst, ihr mit euch allein. Das wird immer wieder Thema sein. Und was euch an dem Tag traf, da die beiden Heere aufeinander trafen, so geschah das mit Allahs Erlaubnis, damit er die Gläubigen kennt. Ah, hier ist also der Grund gegeben. Damit er die Gläubigen kennt. Nach der Prüfung klar wird, und Allah weiß vorher schon, wer gläubig ist und wer nicht, aber er schafft die Umstände. Er schafft die Umstände für die Gerechtigkeit, damit wir auch sehen, dass das wirklich im Inneren verborgen war. Damit er die Gläubigen kennt. Es ist eine Prüfung von Allah. Und damit er diejenigen kennt, die heucheln, zu denen gesagt wurde, kommt her und kämpft auf Allahs Weg oder wehrt ab. Und worauf sie sagten, wenn wir zu kämpfen wüssten, würden wir euch wahrlich folgen. Ja, das sind wieder Ausreden, falsche Entschuldigungen. Sie waren an jenem Tag dem Unglauben näher als dem Glauben. Sie sagten mit ihren Mündern, was nicht in ihren Herzen ist. Doch Allah weiß sehr wohl, was sie verbergen. Ja, hier wieder der Gegensatz von Rede und was im Herzen ist. Hier ist auch eine Eigenschaft von den Heuchlern. Und die sagten auch, ja, aus der Sira erfahren wir auch, dass sie sagten, es passiert eh nichts, warum sollen wir mitgehen, ist alles nur Gerede. Jetzt alles falsche Vorwände, um einfach dieser Anstrengung, diesem Opfer aus dem Weg zu gehen. Diejenigen, die von ihren Brüdern sagten, während sie selbst daheim sitzen blieben, wenn sie uns gehorcht hätten, wären sie nicht getötet worden. Sag, so wehrt den Tod von euch selbst ab, wenn ihr wahrhaftig seid. Und meine ja nicht, diejenigen, die auf Allahs Weg getötet worden sind, seien wirklich tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt. Und sie sind froh über das, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat, und sind glückselig über diejenigen, die sich nach ihnen noch nicht angeschlossen haben, dass keine Furcht über sie kommen soll, noch sie traurig sein sollen. Sie sind glückselig über eine Gunst von Allah und eine Huld und darüber, dass Allah den Lohn der Gläubigen nicht verloren gehen lässt. Also durch ihr Opfer bezeichnet Allah sie als lebendig. Ja, hier wird auf die Shuhada, die Märtyrer, angesprochen und die große Gunst und Huld, die sie über Allah erfahren, aufgrund ihres großen und ja, alles aufgebenden Opfers. Und dass diese Freude darüber, dass Allah das anerkennt, ob die Menschen jetzt tun oder nicht, die Menschen werden mal zufrieden sein und mal unzufrieden sein. Deren Anerkennung ist nicht notwendig, aber Allah erkennt die Taten an und er belohnt sie auf diese großartige Art und Weise. Diejenigen, die auf Allah und den Gesandten hörten, sallallahu alaihi wasallam, nachdem ihnen eine Wunde zugefügt worden war, für diejenigen unter ihnen, die Gutes tun und gottesfürchtig sind, wird es großartigen Lohn geben. Nach der Schlacht von Uhud war es so, dass die Mushrikin sich erstmal abwandten und auf den Weg nach Hause, weg von der Schlacht, dachten, wieso haben wir diese Gelegenheit jetzt nicht genutzt und einen großen, vernichtenden Schlag versetzt? Und da wollten sie sich schon zurückwenden, doch Allahs Wille, er gab ihnen irgendwie ein ins Herz, dass sie dann doch noch umdrehten und zurück nach Hause nach Mekka gingen und nicht nach Richtung Medina zurück, um diesen großen, vernichtenden Schlag zu versetzen. Auf der anderen Seite waren die Gläubigen, die ja schon diesen Rückschlag jetzt erlitten hatten und bei denen sich auch jetzt diese Sorge, diese Gedanken ausbreiteten, dass jetzt haben wir einen Rückschlag erlitten, nicht dass die zurückkommen und einen großen Schlag uns versetzen. Und deswegen direkt danach, und ihr müsst euch vorstellen, so viele Shuhada, so viele Häuser voll Trauer, diese Niedergedrücktheit wegen dem Rückschlag an sich. Und am nächsten Tag ertönte der Ruf des Gesandten Allahs, sallallahu alaihi wasallam, sammelt euch, wir gehen wieder los. Ihr stellt euch das, den ersten Schlag noch nicht ganz verheilt haben, noch nicht ganz verarbeitet haben. Die Trauer besteht noch, die Toten, oder sprich die Shuhada, sind noch nicht ganz betrauert. Und lasst uns mal in dieser Situation betrachten, dass wenn wir wegen dem Dien etwas Härte erfahren, jemand hat uns ausgelacht, jemand hat uns etwas gesagt, ja, das sind ja unsere Probleme heutzutage, jemand hat uns nicht ernst genommen, jemand hat uns einen Schaden zugefügt, wegen dem Dien, wegen dem Hijab oder wegen Gebet oder weil man wahrhaftig sein möchte in einer Welt, wo Lüge vielleicht mehr weiterkommt, was auch immer. Und dass man nach diesem Schlag direkt sagt, normalerweise würde man sagen, das mache ich nicht nochmal. Ja, warum? Wegen dieser Niederlage, wegen dieser Härte. Ihr stellt euch vor, in dieser Situation die Gefährten des Gesandten sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum alladhina istajabu, die als sie zur Arbeit gerufen wurden, wieder antworteten. Nach dem, was alles passiert war, sich wieder bereit erklärten, in dieser sensiblen Situation raus aus Medina wieder gingen, sich sammelten. Und in den Überlieferungen heißt es, dass manche von ihnen waren ja verwundet und die Verwundeten stützten sich auf ihre Gefährten und gingen trotzdem mit raus. So viel Aufopferungsbereitschaft und so viel Liebe und Aufopferung für die Sache von Allah hat diese Generation bewiesen. Radiallahu anhum ajma'in. Ja, die haben das nicht als einen Beruf erachtet, dass jetzt habe ich meine Arbeit erfüllt und jetzt ist auch gut, sondern das war ihre Lebensaufgabe. Ja, die haben dafür gelebt, für diese Sache, und kein Opfer war ihnen dafür zu groß. Ja, derjenige, der etwas als Lebensaufgabe betrachtet, der opfert ja dann auch seine Freizeit dafür. Und der zählt nicht die Stunden, der zählt nicht die Prüfungen, die er dafür schon erlitten hat. Ja, und solange diese Einstellung nicht da ist, schaut mal, wir sitzen heute auch weltweit in einer Situation, in der es Schrecken, Belagerung, vor allem für Muslime, Belagerung gibt. In vielen Orten kann man nicht in Frieden Allah dienen, Ibadah machen, sich kleiden, wie man will, sich geben, wie man will, wie Allah preisen, wie man will. In vielen Ländern ist diese Situation eine Belagerung, Belagerungszustand ist für die Muslime vorhanden. Erniedrigung wird erfahren. Ja, und das ist alles noch der Anfang, wenn wir uns nicht langsam wachrütteln und ändern. Und schaut mal, diese kleinen Kurse hier, die wir machen, die kurz und bündig sind, die eine allgemeine, das soll kein Studium sein, das soll man auch so verstehen. Das ist natürlich kein tiefgründiges Studium. Das wird auch nicht erwartet in so einem Umfang, der relativ kurz ist, dass jemand ein ausschöpfendes Studium in so einer kurzen Zeit auslegen kann. Aber es soll einfach eine allgemeine Alphabetisierung, wenn ihr so möchtet, von dem Koran anbieten, damit wenigstens jeder Muslim ungefähr weiß, was in seinem Buch überhaupt drinsteht. Und er ungefähr sagen kann, dass ja, diese Aja hat mit der Aja zu tun und dieser Vers hat mit dem Vers zu tun. Damit ein Allgemeinverständnis entsteht, und das soll uns nicht zu Gelehrten machen, aber wenigstens ein Allgemeinverständnis von dem, was uns direkt anspricht. Die Worte von Allah, die für jeden Gläubigen herabgesandt worden sind, damit wir wenigstens einen gewissen, leichten, wenn auch nur kleinen, aber dennoch einen dann inshallah weiter ausbaufähigen Zugang mit diesem oder anderen Kursen, wo auch immer ihr die Möglichkeit habt zu lernen, einen Zugang finden. Ja, und solange das sich nicht ändert, diese Aufopferungsbereitschaft, mal hier was nehmen, mal da was lernen, mal hier opfern, mal für andere denken, solange wird sich dieser Zustand, in dem wir uns befinden, auch nicht ändern. Ja, und wie gesagt, das ist erst der Anfang. Allah kann uns noch mehr prüfen. Allah kann noch mehr Schicksalsschläge geben. Und Allah möge uns alle beschützen. Und die Brüder und Schwestern auf der ganzen Welt. Diejenigen, zu denen die Menschen sagten, die Menschen haben sich bereits gegen euch versammelt, darum fürchtet sie. Doch da mehrte das nur ihren Glauben. Und sie sagten, unser Genüge ist Allah und wie trefflich ist der Sachwalter. Wunderschön. قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ Diejenigen, zu denen die Menschen sagten, um ihnen Furcht einzujagen, dass إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ Die Menschen haben sich schon versammelt, um euch gegen vorzugehen. Ja, und da kriegt man Angst. فَخْشَوْهُمْ So fürchtet sie. فَزَادَهُمْ إِيمَانًا Das mehrte noch ihren Iman. Das sind die Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und was sagten sie? وَقَالُوا Und das ist wunderschön, und wir müssen das alle immer wieder sagen. حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Unser Genüge ist Allah, uns genügt Allah. Und wie trefflich ist er als Sachwalter. Ja, wenn wir uns auf ihn verlassen, er wird das trefflich alles für uns erledigen. Ja, aber das waren wieder die Heuchler damals, die dann, als die Gefährten des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wieder loszogen, und da sagten sie, was, ihr wollt schon wieder los? Passt auf, die haben sich schon alle gegen euch versammelt. Fürchtet diese große Armee. Aber das mehrte noch ihren Iman. Warum? Weil die Größe des Gegners nicht ausschlaggebend ist. Allah ist größer und auf ihn ist mehr Verlass als auf irgendeine eigene Stärke. So kehrten sie mit einer Gunst von Allah und einer Huld zurück, ohne dass ihnen etwas Böses widerfahren war. Sie folgten Allahs Wohlgefallen und Allah ist voll großer Huld. Ja, und was ist nämlich passiert? Sie gingen circa, in den Überlieferungen heißt es, circa 8 Meilen weit aus Medina raus, und der Feind, was war der Feind? Der war schon weg. Und sie warteten sogar noch da, dass vielleicht kommt der Feind zurück, und saßen dort zusammen und waren bereit, alles zu geben, aber Allah wehrte das von ihnen ab, und sie gingen, ohne dass sie ein Leid erfahren mussten, noch ein neues Leid erfahren mussten, konnten sie wieder nach Medina zurückgehen. Ja, und in all diesen Sachen ist auch ein Sinn von Allah, weil dass sie dort zusammensaßen nach diesem großen Schlag mit dem Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, diese Trauer verarbeiten konnten. Ja, auch darin, in allem, was Allah befiehlt, ist ein großer Sinn und eine große Weisheit. Dies ist nur der Shaitan, der Satan, der euch mit seinen Gefolgsleuten Furcht einzuflößen versucht. Fürchtet sie aber nicht, sondern fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Ja, das ist von Shaitan, diese Angstmacherei und diese Demotivierung, diese Ablenkungen, das ist alles von Satan, der mit seinen Helfern und Helfershelfern versucht, uns von dem abzuhalten, was uns zu Allah führt. Ja, und oft ist so, wir könnten so vieles tun. Potenzial ist da, Talente sind da, aber der Shaitan belagert sie regelrecht, weil er weiß, wenn die und die und der das meistern, dann kommt er noch weiter und er wird noch näher zu Allah geraten. Und das will er genau vermeiden. Denn sein Ziel ist es, die Menschen dazu zu bringen, mit ihm ins Höllenfeuer einzugehen. Und lasse dich nicht durch jene traurig machen, die im Unglauben dahin eilen. Sie werden Allah gewiss keinerlei Schaden zufügen. Allah will, dass ihnen im Jenseits kein Anteil zugewiesen wird. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Ja, heute erscheinen sie vielleicht erfolgreich. Ja, die eilen hin und her und sie meinen vielleicht mit ihrer unglaublichen Energie und ihrem Hin- und Her-Eilen können sie den Dien und Allah irgendwie schaden. Aber Allah hat den Koran offenbart und er wird ihn beschützen. Das hat er uns im Koran versprochen. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Wir haben den Koran, die Erinnerung, herabgesandt und wir gewiss werden sie auch bewahren. Ja, auch wenn solche wie wir nicht fähig sind, diese Dinge zu bewahren, ob wir lernen und es lehren oder nicht. Ja, dass Allah obliegt, dass er damit mit dem Buch, mit der Religion erhöht, wen er will und irregehen lässt, wen er will. Ja, es kommt auf den Umgang mit dem Buch an, Umgang mit der Religion an. Ja, und es ist ein großes Zeichen, dass trotz all der Propaganda, unglaublich viele Bücher, Sendungen, Radio, von jeder Seite regnet es an Propaganda gegen den Dien, vor allem gegen Islam in unserer Zeit. Und trotzdem ist der Islam noch da. Ja, das sind Allahs Schutz, der darüber steht, ob wir jetzt dabei sind oder nicht dabei sind. Allah benötigt unserer nicht. Diejenigen, die den Unglauben für den Glauben erkauft haben, werden Allah keinerlei Schaden zufügen und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Und diejenigen, die ungläubig sind, sollten ja nicht meinen, dass das, was wir ihnen an Aufschub gewähren, gut für sich selbst sei. Wir gewähren ihnen nur Aufschub, damit sie an Sünde zunehmen und für sie gibt es schmachvolle Strafe. Ja, das ist eine kurze Gelegenheit im Diesseits und die sollen diese Gelegenheit, diese kurze Verbleib nicht falsch deuten. Nimmer wird Allah die Gläubigen in dem Zustand belassen, in dem ihr euch befindet, bis er das Schlechte vom Guten gesondert hat. Und nimmer wird Allah euch Einblick in das Verborgene gewähren. Doch Allah erwählt von seinen Gesandten, wen er will. So glaubt an Allah und seine Gesandten. Und wenn ihr glaubt und gottesfürchtig seid, dann wird es für euch großartigen Lohn geben. Ja, der Test und Prüfung muss sein. Der Gläubige will ja aufsteigen, eine Stufe nach der anderen, bis er so nah es geht an Allah ist. Und das Herz ist nicht eine feste, ein Jamid, eine feste Form, sondern sie ist ständig in Bewegung. Sie geht auf und sie geht ab. Das Herz geht auf und es geht ab. Und Allah wird uns nicht Einblick in das Verborgene geben. Das heißt, er zeigt euch nicht, ohne die Beweise und die Umstände dafür zu schaffen und durch Prüfung das eine vom anderen abzusondern, ohne all dies wird er euch nicht zeigen, wer Heuchler, wer Glaubensverweigerer und wer aufrichtig gläubig ist. Sondern nein, er prüft, damit das eine vom anderen auseinandergeht. Und für das verborgene Wissen erwählt er Gesandte aus. All dies ist nur in der Gewalt und in der Macht von Allah. Und diejenigen, die mit dem geizen, was Allah ihnen von seiner Huld gewährt hat, sollen ja nicht meinen, das sei so besser für sie. Nein, vielmehr ist es schlecht für sie. Mit dem, womit sie gegeizt haben, werden sie am Tag der Auferstehung umschlungen werden. Und Allah gehört das Erbe der Himmel und der Erde und Allah ist dessen, was ihr tut, kundig. Ja, all das, was wir haben, das ist eine zeitliche Besitznahme. Das wurde uns kurz gegeben. Es wird nicht immer mit uns bleiben. Es wird nicht immer mit uns sein. Und er, Allah, kann es von uns zurücknehmen, wann er will. Allah hat ja die Worte derjenigen gehört, die sagten, Allah ist gewiss arm und wir sind reich. Wir werden aufschreiben, was sie sagten und dass sie die Propheten zu Unrecht töteten. Und wir werden zu ihnen sagen, kostet die Strafe des Brennens. Dies geschieht wegen dessen, was eure Hände vorausgeschickt haben. Und deshalb, weil Allah keiner ist, der den Menschen Unrecht zufügt. Es sind diejenigen, die sagten, Allah hat uns verpflichtet, keinem Gesandten zu glauben, bis er uns ein Opfer bringt, das vom Feuer verzehrt wird. Sag, schon vor mir sind Gesandte mit klaren Beweisen zu euch gekommen und mit dem, wovon ihr spracht. Also sind vor mir auch Gesandte gekommen, die genau diese Art Opfer gebracht haben, das vom Feuer verzehrt wird. Warum habt ihr sie dann getötet, wenn ihr wahrhaftig seid? Also, wenn das die Bedingung ist, unter denen ihr Glauben annehmen wollt, dann diese Bedingung wurde doch vorher schon erfüllt. Wenn ihr wahrhaftig seid, in eurem Willen nach Glauben annehmen zu wollen, dann hättet ihr doch vorher schon diesen Glauben angenommen. Ja, aber was ist dann also die Wahrheit? Euer Wille, die Bereitschaft, Glauben anzunehmen, an der mangelt es. Wenn sie dich der Lüge bezichtigen, so sind bereits Gesandte vor dir der Lüge bezichtigt worden, die mit den klaren Beweisen, den Büchern der Weisheit und den erleuchtenden Büchern kamen. Jede Seele wird den Tod kosten, und erst am Tag der Auferstehung wird euch euer Lohn in vollem Maß zukommen. Wer dann dem Höllenfeuer entrückt und in den Paradiesgarten eingelassen wird, der hat fürwahr einen Erfolg erzielt, und das diesseitige Leben ist nur trügerischer Genuss. Ja, und das ist dann auch das wahre Wohlergehen, der wahre Erfolg, der wahre Genuss, der nämlich ewig währt. Und das ist der wahre Erfolg und nicht das, was kurz bei uns ist und selbst da nicht sicher lange bei uns bleiben wird. Man weiß nicht, ob man es bis zum Tod haben wird. Ja, das nicht als wahre Wohlergehen zu betrachten. Ihr werdet ganz gewiss in eurem Besitz und in eurer eigenen Person geprüft werden. Und ihr werdet ganz gewiss von denjenigen, denen die Schrift vor euch gegeben wurde und denen, die Allah etwas beigesellen, viel Beleidigendes zu hören bekommen. Doch wenn ihr standhaft und gottesfürchtig seid, hier gibt Allah wieder die Lösung. Ja, das passieren wird das. Passieren wird das, das war früher schon so und Allah sagt, euch wird das auch passieren. Ja, also das heißt, seine Energie darin zu investieren, dass man es schafft, dass das nicht mehr passiert, das ist quasi ein wenig, Allah sagt, passieren wird das sowieso. Ja, und was ist die Lösung? Doch wenn ihr standhaft und gottesfürchtig seid, so gehört dies gewiss zur Entschlossenheit der Angelegenheiten. Das ist das, was zu tun ist. Ja, und ihr merkt schon wieder Sabr und Taqwa, schon wieder als Lösungsweg angeboten. Ja, und was ist dann nicht die Lösung? Auch Schlechtes tun. Auch das Schlechte mit Schlechtem. Auch auf das Niveau sinken, was der Feindliche oder der Beleidigende eingenommen hat. Nein, Sabr und Taqwa, standhaft bleiben, aushalten, was nicht veränderbar ist, so lassen und weiter auf das konzentrieren, weiter in die Richtung laufen, zu Allahs Vergebung und dem Paradies, in die man laufen soll. Und gedenkt, als Allah mit denjenigen, denen die Schrift gegeben worden war, ein Abkommen traf. Ihr sollt sie den Menschen ganz gewiss klar machen und sie nicht verborgen halten. Da warfen sie sie hinter ihren Rücken und verkauften sie für einen geringen Preis. Wie schlimm ist das, was sie erkaufen? Ja, also solch ein Umgang mit dem Buch von Allah, Allah möge uns alle davor bewahren, nochmal, wir ziehen eine Lehre daraus. Ein solcher Umgang, dass man das Buch Allahs für geringwertig hält und es keine Beachtung schenkt und es eintauscht für andere Dinge, die einem als Mehrwert erscheinen. Wie schlimm ist das, was sie erkaufen? Und meine ja nicht, dass diejenigen, die froh sind über das, was sie begangen haben und denen es lieb ist, für etwas gelobt zu werden, was sie nicht getan haben, meine ja nicht, sie seien der Strafe entronnen. Für sie wird es eine schmerzhafte Strafe geben. Ja, also das sind alles schlechte Eigenschaften, falsches Lob, Schmeichelei mögen, für etwas gelobt werden wollen, was man gar nicht geleistet hat. Ja, die froh sein über das, was man begangen hat, obwohl das etwas Verwerfliches war. Ja, das sind alles verwerfliche Eigenschaften. Allah möchte uns davon befreien. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Allah hat zu allem die Macht. Inna fi khalqi as-samawati wal-ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen. Ab dieser Aya, die ich jetzt gerade gelesen habe, ab dieser Aya wird vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam überliefert, das könnt ihr auch im Hisnul Muslim nachlesen, dass diese letzten Ayat von Surah Ali Imran wird überliefert vom Gesandten, dass er sie früh morgens, wenn er aufstand, vor der Morgendämmerungszeit, also die Suhur-Zeit, dass er diese Verse zu verlesen pflegte. Ja, ab diesem Vers wird das von ihm überliefert. In der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Eine sehr schöne Dua, die sollten wir zu allen Zeiten machen, aber der Prophet Sassim vor allem hat sie frühmorgens gemacht, diese und noch die letzten nächsten Ayat, die wir noch lesen werden. Und die Bedeutung ist auch so schön, dass Allah uns, die Gläubigen, als die beschreibt, oder wir sollten so sein, können wir sagen, die Allah in allen Umständen, sitzen, liegend, auf ihren Seiten liegend, dass sie über Allah an Allah gedenken und die auch nachdenkliche Menschen sind. يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Die nicht einfach nur blind umherschauen und in der Schöpfung keine Zeichen sehen, die auf Allahs Größe und Einheit hindeuten. Ja, sondern die nachdenken und dann durch das Nachdenken zu dem Schluss geraten, dass Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe und du hast all das nicht umsonst erschaffen. Alles hat seinen Sinn. Preis sei Allah, Alles ist mit Sinn und Weisheit erschaffen worden.